Der Staub der Straße klebt an meinen Schuhen. Wir marschieren lang, es gibt viel zu tun. Aus Rom kommen wir, durch Wald und durch Sand, bis zum großen Fluss an den Rand vom Land. Kaiser Augustus hat uns hergesandt. Wir tragen das Banner in der rechten Hand. Ich bin Julian, ein Legionär, noch jung und bereit. Wir bauen ein Lager für die Ewigkeit. Novesium, Stein auf Stein. Neue Heimat sein. Hört den Klang der Hämmer, das Rufen der Männer. Das Imperium wächst, wir sind die Bannerkenner. Novesium, im Wind weht das Rot. Wir stehen zusammen in Schutz und in Not. Wir schlagen die Pfähle tief in den Grund, bauen Wälle und Gräben Stunde um Stunde. Die Zelte weichen Mauern aus festem Gestein. Bald wird es die sicherste Festung hier sein. Und wenn nachts die Nebel vom Wasser aufsteigen, bewachen wir wachsam das heftige Schweigen. Kommt ein Angreifer nah aus den dunklen Wäldern, halten wir Stand auf den nebligen Feldern. Schild an Schild, eine Mauer aus Mut. Wir schützen das Lager, das tut uns gut. Novesium, Stein auf Stein am Rhein. Hier wird unsere neue Heimat sein. Hört den Klang der Hämmer, das Rufen der Männer. Das Imperium wächst, wir sind die Bannerkenner. Novesium, im Wind weht das Rot. Wir stehen zusammen in Schutz und in Not. Am Feuer schlaf ich ein, der Helm liegt daneben. Da zeigt mir ein Traum, ein ganz anderes Leben. 2000 Jahre vergehen im Flug. Ich sehe Schiffe und Züge in einem Zug. Mein Lager ist weg, doch eine Stadt ist erwacht. Sie glänzt voller Lichter in der Tiefe Nacht. Ich sehe das Obertor mächtig und groß und das Quirinus Münster ein Wunder vermut. Ganz oben steht er, der Patron auf dem Dach. Quirinus hält über neu seine Wacht. Ich wach auf und weiß, was wir heute hier bauen. Man noch in fernen Zeiten beschauen. Aus dem kleinen Lager im Jahr 16 vor Christ wird ein Ort, den man niemals auf Erden vergisst. Ich greife die Kelle,